Kundgabe 590. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1938. Offenbarung der Liebe Gottes. Vaterliebe. Unsagbar beseligend ist es, das Gottesreich zu gewinnen, und mächtig ist der Drang zur Höhe, wenn sich die Liebe Gottes dem Erdenkind offenbart hat. Denn es weilet der Mensch in irdischen Regionen, solange sein Geist verhüllt ist. Doch so wie sich die Gnade Gottes über das Erdenkind ergießt, erworben durch Wirken in Liebe, wird sich die Seele aus ihrer Umhüllung lösen und in der Vereinigung mit dem Gottesgeist ihr Ziel suchen. Es wird ihr offenbar werden, wie aller Geist von Gott ausgeht, der die Veredelung des Menschen bewirkt. Und nimmer wird sie nun verfehlen, sich die Gnade Gottes zu erringen und zu erbitten, auf dass es ihr nicht an Verständnis mangle, das Rechte zu erkennen und dem Willen Gottes gemäß ihre Zeit auf Erden zu nützen. Denn so sich die Liebe Gottes selbst offenbart hat, vermag das Erdenkind nimmer zu lassen von seinem Schöpfer und wählt nun den kürzesten Weg, der ihn zum Vater führt, und wird sein ganzes Augenmerk darauf richten, das rechte Verhältnis zum himmlischen Vater herzustellen, das ihm dann auch wieder die ganze Vaterliebe sichert. Denn Gott verheißt seinen Kindern das ewige Leben und will sie teilnehmen lassen an seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Wer die Herrlichkeit Gottes schauen will, muss sich als Kind des Vaters fühlen, ihn über alles lieben, und aus dieser Liebe heraus wird ihm die Kraft erwachsen, nur immer nach dem göttlichen Willen zu leben. Es wird so der Weg zur ewigen Seligkeit unbeschwerlich sein, und es wird keiner großen Mühe bedürfen. Wer sich dem Willen Gottes freudig unterordnet, von dem nimmt der Herr Besitz, stattet ihn aus mit seiner Kraft, stärkt ihn mit seiner Liebe und verhütet, dass er je von dem rechten Wege abweiche, sondern immer nur strebe nach oben. Amen.